to me. Wir haben gerade ein Lied gesungen, was sagt, alle Kraft gehört Gott, alle Kraft gehört mir. What belongs to Jesus belongs to us. Und das, was Jesus gehört, gehört auch uns. Jesus Christ is God. Jesus Christus ist Gott. Anytime we mention God in this ministry, we mean Jesus Christ. Wenn wir Gott sagen in dieser Gemeinde, dann meinen wir Jesus Christus. So whatever belongs to him belongs to us. Was ihm gehört, gehört uns. Because nothing can separate us from him. Weil niemand kann uns von ihm trennen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, everybody believes that God can do things. Jeder glaubt, dass Gott Dinge tun kann. The question is, can you do it? Aber die Frage ist, kannst du Dinge tun? Amen. Amen. Will you see yourself how the Lord wants you to see yourself? Siehst du dich so, wie der Herr das möchte? Or will you see yourself like a sinner? Oder siehst du dich selbst wie ein Sünder? Amen. Amen. If you see yourself as a sinner, you can never walk with Christ. Wenn du dich als Sünder siehst, wirst du niemals mit Christus gehen können. Amen. Amen. You see yourself how the Lord wants you to see yourself. Du musst dich so sehen, wie der Herr das möchte. He says, you and him, you are one and not two. Denn du und er, ihr seid eins, nicht zwei. He that is joined unto the Lord is one spirit. Denn wer mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist. So nothing can separate you. Deswegen kann ich nichts von ihm so trennen. So the power that belongs to Jesus Christ belongs to you. Die Kraft, die zu Jesus Christus gehört, gehört auch zu dir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. Today we will continue with our message, which is to judge. Heute geht's weiter mit unserer Botschaft zu richten. I hope I can quickly cover what we have today. A little bit many. Amen. Amen. Judge in the spirit and not in the flesh. Errichte im Geist und nicht im Fleisch. That's what Jesus said to us in Matthew 7. Das sagt Jesus zu uns in Matthäus 7. Because judging in the flesh is destruction. Denn im Fleisch zu richten ist Zerstörung für uns. Amen. Amen. It is destruction. Es ist Zerstörung. If we judge in the flesh. Wenn wir im Fleisch richten. Because we are judging ourselves also. Weil wir damit auch uns selbst richten. So also is condemnation. So ist auch mit der Verurteilung. Amen. Amen. You are condemning yourself also. Verurteilst damit auch dich and selbst. And it is all destruction. Und es ist Zerstörung. Praise the Lord. Hallelujah. And this word, this word, very word, judge, is so bright. It is so deep. It is in everything we do. Und das Wort richten ist in allem, was wir drin machen, drin. Man's life is full of judging. Das Leben der Menschen ist voll vom Richten. Judging all things at all time. Dass wir alles richten zu jeder Zeit. Man judge always. Der Mensch richtet ständig. Knowing and unknowingly. Wissend und unwissend. Amen. Amen. Man always judge. Der Mensch richtet immer. Amen. That you think at all, you are going to judge. Sobald du denkst, über etwas nachdenkst, richtest du schon. Amen. Amen. Knowing or unknowingly. Wissend oder unwissend. Amen. Amen. In Matthew 7, from verse 1 to 12. In Matthäus 7, 1 bis 12. Jesus said, judge not. Er sagt, Jesus richtet nicht. That's here. You know, actually, no man can live without judging. Aber eigentlich kann kein Mensch leben, ohne wirklich zu richten. But Jesus said, judge not. Aber Jesus sagt, richte nicht. Amen. Amen. No man can live without judging, both believers and unbelievers. Kein Mensch kann leben, ohne zu richten. Ob gläubig oder ungläubig. Amen. Amen. The Lord is saying to us here, judge not in the flesh. Der Herr sagt uns hier, richtet nicht im Fleisch. Amen. Amen. He's telling us not to judge. He is telling us we should not judge in the flesh. Er sagt, wir sollen nicht im Fleisch richten. He's telling us we should not judge without him. Wir sollen nicht ohne ihn richten. He's telling us we should not judge without the truth. Wir sollen nicht richten ohne die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Man can only see the flesh. Der Mensch kann nur das Fleisch sehen. And what they have in the flesh. Was sie im Fleisch haben. Their five senses is what they have. It's what they only have. Sie haben nur ihre fünf Sinne, um zu richten. Amen. Amen. And that is why they judge in the flesh. Deswegen richten sie im Fleisch. I will quickly give you some examples of those that judge in the flesh. Ich gebe euch kurz einige Beispiele von Leuten, die im Fleisch gerichtet haben. But before then, let me quickly explain some few things to you. Aber vorher will ich noch ein paar Sachen euch erklären. Until you judge, you never take any decision. Erst wenn wir richten, treffen wir eine Entscheidung. Amen. Amen. Until you judge, you never take any decision. Nachdem wir gerichtet haben, treffen wir eine Entscheidung. Until you judge, you never make any choice. Nachdem wir gerichtet haben, entscheiden wir uns. Amen. Amen. Until you judge, you never react to things. Nachdem wir gerichtet haben, reagieren wir auf Dinge. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Your action and reaction are based on your judgment. Deine Handlung und deine Reaktion sind basieren auf deinem Urteil, deinem Richten. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. Amen. You are going to judge to choose between Christ and Satan. Du wirst richten, um zwischen Christus und dem Teufel zu entscheiden. Between the spirit and the flesh. Zwischen Geist und Fleisch. Between what man call good and evil or evil. Zwischen dem, was der Mensch gut und schlecht nennt. Amen. Amen. We judge because of everything. Wir richten wegen alles, allem. And we judge because of things. Und wir richten wegen Dingen. We judge because of our desire. Wir richten wegen unseren Wünschen. We judge because of what we love. Wir richten wegen dem, was wir lieben. Or who we love. Oder wen wir lieben. Amen. Amen. Love or hate. Liebe oder Hass. Amen. Amen. Before you take any decision to love or hate, you have to first of all judge. Bevor wir zwischen Liebe und Hass entscheiden, müssen wir erstmal richten. And in solving problems, we judge before. In solving whatever problem, before we take decision to solve problem, we have already judged. Und genauso auch, wenn wir Probleme lösen wollen, richten wir auch vorher. Amen. Mm-hmm. Let us go to Genesis 16. 1. Mose 16. Genesis 16. And see the number one. We are going to, if time permits us, we go to three. We are going to talk about three families, amen? Amen. That, you know, the judge, that judgment was of the flesh, amen? Wir schauen uns drei Familien an, deren Urteil fleischlich war. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 16, from verse 1 to 6. In 1. Mose 16, 1 bis 6. Amen? Amen. It said, now Sarah, Abraham's wife, bear him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarah said unto Abram, behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in into my maid. It may be that I may obtain children by her. Praise the Lord. Hallelujah. This woman believed that she had problem. Diese Frau hat geglaubt, dass sie ein Problem hat. Amen. Amen. And she wanted the problem to be solved. Und sie wollte, dass dieses Problem sich löst. Remember, the way that seemeth right unto the man is the end thereof is death. Erinnert euch daran, dass der Weg, der für einen Menschen richtig erscheint, führt am Ende zum Tode. Amen. Amen. He now decided to do it according to the flesh. Sie hat sich dazu entschieden, es fleischlich zu machen. She made a judgment. Sie hat geurteilt. And she, you know, she now decided to choose the flesh. Sie hat dann entschieden, das Fleisch zu wählen. And not to wait upon the Lord. Und nicht auf den Herrn zu warten. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And Sarah, Abraham's wife, verse 3, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abram, to be his wife. Amen. Amen. You know, this life, our mothers in Africa, they live it. Because my mother explained to me that such things happen even within them also. That if a woman cannot give the husband children, you have to look for somebody to now help the family. Amen. Und das passiert wirklich auch im auch im realen Leben, das heißt im realen Leben, aber auch heutzutage passiert sowas in Kulturen. Auch in Nigeria beispielsweise hat meine Mutter mir damals auch erzählt, dass das auch so war, dass wenn eine Frau ihrem Mann keine Kinder geben konnte, dass man dann halt eine Nebenfrau gesucht hat, die dann halt Kinder gebärt, damit der Name dieser Familie weitergeht. Praise the Lord. Hallelujah. It is not coming from the Lord. Aber das kommt ganz sicherlich nicht vom Herrn. It is not the desire of God. Das ist nicht der Wunsch des Herrn. Amen. Amen. It is the desire of man. Das ist der Wunsch der Menschen. Amen. How they are lusting after things. So wie der Mensch nach Dingen gelüstet. How they desire things and want to have it by all means. Wie sie nach Dingen gelüstet und diese haben wollen. Amen. Kostet, was es wolle. Here in Europe, for them, it's not. For them, it is about, I don't want my husband to have another wife. But it is not about that. It is more than that. Once it comes to Christ's word. Und hier in Europa beispielsweise würde man sowas nicht vorfinden normalerweise, weil die Leute sich denken würden, nee, mein Mann ist mein Mann und ich werde ihm sicherlich keine andere Frau dazugeben. Aber das Motiv ist auch natürlich falsch, weshalb man sowas dann halt nicht macht. Amen. Amen. You know, in Christ's world, it is a male and a female. In der Welt von Christus, a husband and a wife, ist es and ein not Mann two wives, and not three wives. Und eine Frau, nicht ein Mann und drei Frauen oder Amen. Eine Frau und drei Männer. Four wives. Those are evil. Das sind bösartige Amen. It's not because you know, even the family, they will be torn apart. Right. There will be fight. I have lived here, my family. I have a polygamous family. I grew up. We had how many children? 20 children, or sometimes more than. Sometimes some are gone. Have gone to different places. You know, we were many in the family. The pot we used to cook stew or cook rice. You know, the teller on the floor, they divide our food. My wives everywhere. I know what it is. Yeah, all the time it's always fight. Though there are some family they hardly fight, but that does not make it the right thing. Mm-hmm. It is not coming from God. Und ich bin so einem Haushalt groß geworden. Ich stamme aus einer Familie, wo mein Vater mehrere Frauen hatte und wir mehr als 20 Kinder waren zu Hause. Und ich weiß, was es bedeutet, in so einem Haushalt groß zu werden und was für ein Horror das sein kann. Und natürlich gibt es auch Familien, bei denen alles Friede, Freude, Eierkuchen war und alles harmonisch lief, aber es hat es doch noch nicht richtig gemacht. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 4, and he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is the good of this world. That is how, you know, the desire of this world. Die Wünsche dieser Welt. Looking for ways to solve problems by all means. Probleme lösen durch alle Mittel. You dig one hole to cover a hole. Du gräbst ein Loch, um ein anderes zuzugraben. And the hole you dig to cover a hole, you are going to cover that hole you just dig. Und das Loch, was du dann dadurch zurückgelassen hast, muss ja auch wieder zugeschüttet werden. And you dig another to cover it. You are going to cover the other one also. Gräbst du wieder ein neues Loch, um genug Erde zu haben, um das eine Loch zuzugraben. Und es ist immer geht es weiter, wie ein Teufelskreis. But why don't you allow Christ to be the solution? Wieso lässt du nicht zu, dass Christus die Lösung zu allem ist? Amen. Amen. You know, here it was about the flesh. Hier ging es um das Fleisch. Amen. Amen. It was about time is going. Es ging darum, dass die Zeit läuft. Amen. Mhm. They were judging with time. They were judging with age. Sie haben nach der Zeit geurteilt, nach ihrem Alter geurteilt. Also maybe what people are saying about them. Oder nach dem, was Menschen über sie so schon. So this problem must be solved right now. Und deswegen muss dieses Problem jetzt gelöst werden. Praise the Lord. Halleluja. And Sarah said unto Abraham, my wrong be upon thee, I have given my maid unto your bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. And Abraham said unto Sarah, behold, your maid is in your hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarah dealt hardly with her, she fled from her face. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the desire of man. Is it the wish of the Menschen? Amen. Mm-hmm. And because of their desire, they judge to make a choice. Und wegen ihren Wünschen richten sie, um eine Entscheidung zu treffen. Amen. Mm-hmm. A choice to decide on what to do. Eine Wahl, um zu entscheiden, was sie tun. The Lord told them that they will have children. Der Herr hat ihnen versprochen, dass sie Kinder haben werden. But as time was going on and on and on. Aber als die Zeit lief und lief und their lief. Their age, you know, they were no longer getting younger, but older. Sie wurden nicht mehr jünger, sondern älter. And they are looking at the time. Und sie haben auf die Zeit geschaut. Looking at others, how they are solving it. Und auf andere geschaut, wie sie ihre Probleme lösen. Amen. You know, according to the natural world system, nach dem natürlichen time and age is a big problem. Zeit und Alter ist ein großes Problem für den Menschen. Amen. Mm-hmm. Time and age. Zeit und Alter. Amen. Mm-hmm. And what people around are saying. Was Leute um uns herum sagen. And how they are solving their own problem. Und wie sie ihre Probleme lösen. Amen. Mm-hmm. It's a big problem for God's children. Das ist ein Problem für Kinder Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Christ to be your judge. Lass zu, dass Christus and not time and not age to be your judge. Und nicht Zeit und Alter. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 24 of this chapter. 24. Let me see, please. Okay. Verse 24 of chapter 17. 1. Mose 17, Vers 24. And Abraham was 99 years old and 9 when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Amen. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. You can see the age. Seht, was für einem Alter er das gemacht in hat. In the same chapter, if you read it, that is chapter 17. Let us quickly go through it. Amen. From verse 1. 1. Mose 17. He said, and when Abraham was 90 years old and 9, that is 99, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To be perfect means to depend on the Lord. Und tadelig zu sein bedeutet, sich auf den Herrn that's zu verlassen. That's how to be perfect before the Lord. So sind wir vollkommen vor dem Herrn. To see him. Ihn zu sehen. Amen. To see what Christ did for you. Sehen, was er für uns and not what you are doing for people. Nicht, was wir für Menschen tun. We have to know how to be perfect before Christ. Wir müssen wissen, wie wir perfekt sind vor Christus. Amen. Amen. To be perfect is yes, is your yes, is no, is your no. Vollkommen zu sein heißt, dass sein Ja ein Ja ist und dass sein Nein ein Nein ist. Amen. Amen. To be perfect means ways is your own way. Dass sein Weg dein Weg ist. He never say A and you are saying B. That is how to be perfect. Er sagt niemals A und du sagst B. Amen. You listen to his voice. You see him and not people. Du siehst ihn und nicht Menschen. That is how to be perfect before the Lord. So sind wir vollkommen vor dem Herrn. You can see he said, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Amen. Amen. And see me alone. Er sagt, ich bin der allmächtige Gott. Sei untadelig vor mir und schau nur auf mich. Amen. Depend on me alone. Verlass dich nur auf mich. Amen. Amen. I am your provider. Und ich bin dein Versorger. I am your healer. Ich bin dein Heiler. I am your victory. Ich bin dein I am your source. Ich bin deine Quelle. Amen. Amen. See me alone. Schau nur auf Don't mich. Don't depend on yourself. Verlass dich nicht auf dich selbst. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 2 said, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thou shalt be a father of many nations. Amen. Amen. Verse 5. Neither shall your name anymore be called Abram, but your name shall be called Abraham. Amen. Amen. You can see a change of name here. Ihr seht, dass sein Name hier geändert wurde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For a father of many nations have I made thee. That is the meaning of Abraham. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wanted to bring Abraham to a place where he would believe him fully. Er wollte, dass Abraham an einen Punkt kommt, wo er ihn vollkommen glaubt. Amen. Amen. To depend on him alone. Sich vollkommen auf ihn verlässt. Amen. Amen. That is what he always do with us. Das Amen. Tut er immer mit uns. The Holy Spirit always want to bring us to the point of believing him alone. Der Heilige Geist will immer, dass wir an einem Punkt sind, wo wir ihn vollkommen glauben. Amen. Alleine, then in verse 6, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nation of thee, and kings shall come out of thee, and I will establish my covenant between me and thee, and your seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. Praise the Lord. Hallelujah. And I will give unto thee, and to your seed after thee, a land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. Then in verse 10 is very important. Verse 10 ist sehr wichtig. Amen. Amen. He said, this is my covenant, which you shall keep between me and you and your seed after thee. Every male child among you shall be circumcised. Praise the Lord. Hallelujah. This is the old circumcision. Das ist die alte Beschneidung. We are still circumcised. There is still circumcision for us today. Es gibt heute immer noch eine Beschneidung. We circumcise the heart. Aber es ist die Beschneidung which am is Herz. Called renewing of the heart. Und das ist die Gedankenerneuerung. Amen. Amen. It is no longer the cutting of the body. Es ist nicht mehr das Schneiden des Körpers. Amen. But the renewing of the heart. Aber die Erneuerung des Herzens. Amen. Amen. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The old covenant and the new covenant, they are not the same place. Das alte Bündnis und das neue Bündnis sind nicht gleich. Amen. Amen. Again, the old is of the body, the flesh. Das alte ist vom Körper, vom but Fleisch. The new is of the spirit. Aber das neue ist vom Geist. Amen. Amen. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Those that still follow the flesh is dead. Es ist tot, wenn wir immer noch dem Fleisch folgen. Amen. Profited nothing. Es bringt nichts. It is the spirit that gives life. Das ist der Geist, der Leben schenkt. Amen. That is the renewing of the mind. Die Gedanken. It means allow Jesus Christ to come to your mind. Das heißt zulassen, dass Jesus Christus unsere Gedanken. If you are born again, if you are saved, Jesus is in your spirit. Wenn du wiedergeboren bist und du errettet bist, ist Jesus then in dein Geist. Then there is circumcision of the heart. Dann gibt es noch die Beschneidung. Where you now allow Jesus Christ to come into your soul, which du is your mind. Dass Jesus in deine Seele kommt, you don't think kommt. Like him. Du denkst wie er. You see things like him. Du siehst Dinge wie er. You call what he called things, you call them those things. Du bezeichnest die Dinge so wie er sie tut. Amen. Amen. That is why, you know, in Romans 8, if you go to Romans 8, verse 14. 14. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 14. Römer 8, he said, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Praise the Lord. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Amen. It's those that allow the Spirit, you know, the Christ in their spirit to come to their mind. They are the sons of God. That is talking about circumcision. Die Zulassung des Christus of the Spirit. In ihrem Geist auch in ihre Seele kommt. Das ist die Beschneidung am Herzen. Amen. Die Gedankenerneuerung. It's not even born again. Born again does not mean you are even a son of God. Until you allow the Spirit of Christ to keep on leading you, that he is now your Savior and also your Lord. Wiedergeboren zu sein macht dich nicht zu einem Sohn, sondern zuzulassen, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Das macht dich zu einem Sohn. Amen. Mm. Because there's a difference between a disciple and a son. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einem Jünger. A lot are disciples, but they are not sons. Und einem Sohn. Denn viele sind Jünger, aber nicht Söhne. Amen. To be a son and to be a disciple are two different things. Ein Sohn zu sein und ein Jünger zu sein sind nicht gleich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. That is, if you allow the Spirit of Christ in your spirit to come to your mind, and he will now start leading you, you just see him. Mm-hmm. Your focus is him. Your attention is him. You believe him, no matter what outside is saying. Then you are the son of God. Wenn du zulässt, dass der Geist Gottes dich leitet, dass du an ihn glaubst, dass du ihm vertraust, dann bist du ein Sohn Gottes. Just like I said the other day, I said, having to be born again is like having a visa to travel to a country. Genauso wie ich letztens erklärt habe, wiedergeboren zu sein, ist sozusagen ein Visum in ein Land. Amen. And then that visa, you have to prepare. It's like a race. It's a journey. And you are going to go into the country. But that visa gives you access to that country. Und dieses Visum verleiht dir sozusagen Zugang in dieses Land. Aber deswegen musst du dich vorbereiten für diese Reise, für dieses Land, in das du jetzt einziehst. Amen. A lot of things can happen that you cannot even make that journey. Viele Dinge können kommen und dazwischen kommen, die dafür sorgen, dass du diese Reise nicht mehr antreten kannst. A lot of things can happen that journey cannot, you will not be successful in that journey. Viele Sachen können passieren, dass diese Reise für dich nicht erfolgreich verläuft. Amen. The churches today believe that once you are born again, it's over. It's never over. It's the beginning. Kirchen heutzutage just a step forward. Glauben, dass wenn du wiedergeboren bist, ist es vorbei. Also ist alles in Ordnung. Aber das ist erst der Anfang von einer langen Reise. And that is why you can see churches today, they are just as dead as anything is. Deswegen gibt es so viele Gemeinden, die so tot und gelähmt und so Stillstand sind. Jesus did not say, born again, we free you. He said, you shall know the truth. And the truth you know shall make you free. Jesus hat gesagt, he was talking to believers. If you go there in John 8, let us go there. Jesus John hat gesagt, 8. Nicht die Wiedergeburt macht dich frei, sondern die Wahrheit, die du erkennst, die wird dich frei machen. Johannes 8. From verse 30, if you look at it, let us read it. John 8 from verse 30. He said, as he spoke these words, many believe on him. You can see he was talking to believers. Ihr seht, er hat zu Gläubigen gesprochen. Amen. Those that believe on him. He did not say, you believe on me, it's over. Amen. Amen. They believe on him. But he said, it's not just believing on me. You continue to believe. Ihr glaubt weiterhin. Amen. Amen. As he spoke these words, many believe on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, do you get it? Mm-hmm. If you continue, it's not just being born again and don't forget about Jesus. Nicht nur wiedergeboren and sit down at home, doing not, you are not there. Und dann Jesus vergessen. Amen. Not your old life. You can continue with your old life. Und dein altes Leben weiterführen. No, he did not free you to sin. Er hat dich nicht frei gemacht, damit du wieder sündigst. He freed you to live in you, so that he can live in you and walk through you. Er hat dich frei gemacht. That is the freedom. Damit er in dir leben kann und durch dich leben kann. Christ's freedom never leads anyone to sin. Die Freiheit von Christus führt niemanden zur Sünde. Amen. Amen. He did not free you to go and be living the old life. Er hat dich nicht frei gemacht, um das alte Leben weiterzuführen. He freed you so that you can allow him to now live in you and live through you. Er hat dich frei gemacht. That is the freedom he gave us. damit du zulässt, dass er in dir und durch dich hindurch lebt. Praise the Lord. Die Freiheit, die er uns geschenkt hat. Halleluja. Amen. Amen. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Amen. Amen. It did not say that you believe me shall make you free. That born again. Born again is not making you free. It's knowing the truth. Das Glauben macht dich frei, nicht die Wiedergeburt macht dich frei, sondern die Wahrheit zu erkennen, das macht dich frei. It is knowing Jesus Christ. He is the truth. Jesus kennen. Having a relationship with him. Beziehung haben. Knowing him as your father. Ihn als sein Vater. Knowing him as everything for you. Ihn als alles für mother, dich. As a mother, as everything. Als Mutter. As your result. Als Vater. Als that you are no longer in panic when things are coming. Als Ergebnis. Or any news you hear, you don't fall into panic. You see Christ alone. Und dass du deswegen nicht mehr in Panik verfällt, wenn... Yeah. Verfällst, wenn Dinge passieren. Amen. Amen. You know, when things are happening, our spirit is unshakable because our spirit is already saved. But your mind, you still have problems because you do not allow what you have in your spirit to come to your mind. Wenn Dinge passieren, ist unser Geist unantastbar, unerschütterlich, aber unsere Seele ist noch am Schwanken, weil wir nicht zulassen, dass das, was in unserem Geist ist, in unserer Seele ist. Amen. Amen. Until we allow what we have in our spirit to come to our soul, we are not there. Erst wenn wir zulassen, dass das, was in unserem Geist auch in unsere Seele gelangt, sind wir angekommen. Satan can still win. Sonst wird der Teufel immer noch. Satan can still deceive us. An der Oberhand sein und uns in die Irre führen, in die Irre leiten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in Genesis, let's go back to Genesis. Amen. Esther Mose. Genesis 5. Verse 15 of Genesis 17. Esther Mose 15. Nee, Esther Mose 17, Vers 15. Verse 15 of chapter 17. And God said unto Abraham, as for Sarah, your wife, thou shalt not call her name Sarah, but Sarah shall her name be. Mm-hmm. Can you see also the change of name? Sarah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And I will bless her. And give her a son also of her year. I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Verse 17. Then Abraham fell upon his face and laughed. And said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham is judging things here by his own age. Abraham richtet hier Dinge nach seinem eigenen Alter. Amen. Amen. He's judging, he's seeing the age. Er sieht das Alter. And the Lord cannot walk in that way. Und der Herr kann so nicht arbeiten. You have to grow out of it. Wir müssen da rauswachsen. Amen. Amen. No, he was seeing the age. Amen. Er hat das Alter gesehen. And which is so, that is the same thing we do today. Das ist auch das, was wir heute machen. Beware of the five senses. Nimmt euch in Acht vor den fünf Sinnen. Amen. You can see the five senses working here. Ihr seht die fünf Sinne, die hier arbeiten. And Sarah, that is 90 years old, bear a child. And Abraham said unto God, O that Ishmael may live before thee. You know, he now want to make Ishmael. You know, God cannot turn Ishmael to Isaac. God kann Ishmael nicht zu Isaac machen. Amen. Amen. He did not, you know, naturally, if you see it, God also blessed Ishmael. Gott hat Ismael auch gesehen. But that does not mean salvation. Das heißt nicht Errettung. Amen. Amen. To be blessed here, God can bless you here, and you cannot, you might not even make heaven. Gott kann dich hier segnen, aber es heißt trotzdem nicht, dass du dass du im Himmel bist. Amen. Mm. That you are blessed here by God himself does not mean you are going to make heaven. Dass du gesegnet bist bei Gott selbst, heißt nicht, dass du es in den Himmel schaffst. Amen. If you read it about Hagar, about her son, you can see there was a blessing for them. But that does not mean they are saved. That they, these are different things. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Please beware of the flesh. Nehmt euch bitte in Acht vor dem Fleisch. In Hebrews 13, verse 12. It says, hope deferred makes the heart sick. The prolong of things make your heart sick. Amen. Wenn Dinge sich in die Länge ziehen, macht es dein Herz schwer und krank. Amen. If you are not depending on Christ, wenn du dich nicht auf den Herrn verlässt, are you getting it? Mm-hmm. This verse means if you are not depending on Christ, you will be sick. Das heißt, wenn du dich nicht auf Christus verlässt, let's go there. Amen. Wird dein Herz dadurch entmutigt, krank. Praise the Lord. Halleluja. Oh, we might not go there because of time. Amen. In everything, hope defies make the heart sick. Let me see where we go to. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So please, in everything, if you are not depending on the Lord, in allem, wenn du dich nicht auf den Herrn your verlässt, heart is going to be sick. Wird dein Herz krank. Amen. Amen. You are going to be sick because as far as one of the fruit of the Spirit is endurance. Eine Frucht des Geistes ist Geduldsamkeit. Amen. One of the fruit of the Spirit. Eine Frucht des Geistes is endurance. Ist Geduldsamkeit. And if you are not depending on Christ, you cannot endure. Wenn du dich nicht auf Christus verlässt, wirst du nicht durchhalten können. Amen. Mm. To endure, to live the God kind of hope. What Christ called hope, to be able to live there and continue to live there, you have to depend on Christ. It is by his power you can live there. If not, you will become sick. Um dieses Durchhaltevermögen zu haben, musst du dich auf Christus verlassen, sonst wirst du krank. In Hebrew it says, through faith and patience, that is how you inherit the kingdom of heaven. Durch Glauben und Geduld, so erbst du das Königreich des Himmels. You can see faith and patience, they are part of the fruit of the Spirit. Glauben und Geduld sind ein Teil der Frucht des Geistes. They are coming from Christ. Sie kommen von Christus. It means when your focus is on Christ, then you are able to bear anything at all. Das heißt, wenn dein Fokus auf Christus ist, bist du bereit, alles zu erdulden. Because whatever is coming to Christ. Was immer kommt, he is the one carrying the load and not you. Er ist derjenige, der die Last trägt und nicht du. Amen. Amen. His load is so light. Seine Last. But if you are the leicht. One carrying it, it's so heavy. Aber wenn du die Person bist, die es trägt, you cannot solve that problem. Du wirst dieses Problem because nicht that problem did not even come to you to solve. Denn das Problem ist nicht gekommen, it is for Christ to solve. Sondern es ist deinetwillen. I will always use our children here. Ich nutze immer unsere Kinder. Amen. If you look at this baby, he can do nothing for himself. Wenn du dir dieses Baby anschaust, kann nichts für sich selbst tun. Amen. He needs help. Es braucht Hilfe. He needs the mother. Es braucht die Mutter. So also we need somebody. That's our Father. Genauso braucht that's Jesus Christ. Vater, Jesus Christus. Amen. Amen. If we say we want to help ourselves, how long? You know, we cannot. That job, that problem did not come to Isaiah to solve, but to the mother. Dieses Problem kam naturally. Isaiah löst. Sondern damit der Herr es, damit die Eltern es lösen, natürlich gesehen. Aber bei uns ist es, damit der Herr es löst. Because that little boy cannot solve any problem. Denn dieser kleine Junge kann die Probleme nicht so lösen. So also, you and your father. du und dein Vater, before he, you remain his baby forever. Darfst du für immer sein Allow Leben. Him to do his job. Du lässt zu, dass er seinen Depend Job macht. Depend on him, trust him. Verlass dich auf he ihn. He wants you to be perfect. Er will, dass du vollkommen bist. And how to be perfect is by believing him. Und Amen. Du bist vollkommen, indem du ihm glaubst. I continue to believe him. Und ihm weiterhin glaubst. It is not something must work. It is I believe him. Und es ist nicht, dass etwas funktionieren muss, sondern dass du ihm glaubst. Amen. Amen. It's life that he gave you is more than everything. Denn das Leben, was er dir gegeben hat, ist mehr als alles. Amen. Abgenommen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. In finance, in finding it, in looking for job, in praying for your loved ones to be saved. Amen. Amen. Believe in Christ. In healing. Amen. Amen. In your focus. If your focus is not Christ, you cannot. Your heart is going to become sick as time keep on going. Fokus dich auf Christus, es wird dein Herz irgendwann krank. Umso mehr Zeit vergeht. That is where people have frustration, depression. They are frustrated. There is depression. Amen? Amen. Because they are depending on things and not depending on the Lord. Und sie werden frustriert, weil sie sich nicht auf Dinge verlassen, sondern auf weil sie sich nicht auf den Herrn verlassen, sondern auf Dinge. Because for them it's about what they are going to have and not what they already have. Es geht ihnen um das, was sie haben wollen und nicht um das, was sie schon in Christus haben. Amen. Allow your focus to be who you already have. That is Christ. Your Father. Auf dem liegt, was du schon hast. Don't pursue things. Sei nicht hinter Dingen her. Amen. Amen. He is the only one. He said, look for me. Such nach mir. Seek me. Suche nach mir. Amen. You have him already. Amen. So you should be thankful that you have him. Jetzt sollten wir dankbar sein, dass wir ihn haben. Amen. As time goes on, months upon months, years upon years, your heart is going to be sick, to become sick, if you don't depend on Jesus Christ. Dein Herz wird irgendwann krank sein, wenn du dich nicht auf den Herrn verlässt. Amen. And keep on, now you are not looking for a way to solve it. Just like Abraham. You see the mistake. Und du siehst dann, wie bei Abraham, was für Fehler dadurch entstehen. Amen. You see their judgment. Du siehst ihr Urteil. Look at Genesis 18. Look at Genesis 18. Let's go to Genesis 18. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 18. 1. Mose 18. We'll quickly read from verse 1. 1. Mose 18, 1. And the Lord appeared unto him in the plain of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, there three men stood by him. He said, the Lord appeared unto Abraham. The Herr ist Abraham erschienen. But when he looked up, it was three men. Praise the Lord. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground and said, my Lord, if now I have found favor in your sight, pass not away, I pray thee, from your servant. Let a little water, I pray you, be fetched and wash your feet and rest yourself under the tree. And I will fetch a morsel of bread and comfort you, your heart. After that you shall pass on. For therefore are you come to your servant. And they said, so do as thou hast said. Praise the Lord. Amen. Amen. And Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, make ready quickly three morsels of fine meal, knead it, and make cakes upon the head. And Abraham ran unto the head and fetched a calf tender and good and gave it unto a young man. And he said it, dress it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you continue to read it, wenn wir das weiterlesen, verse 9, let's go to verse 9, from verse 9 now. And they said unto him, where is Sarah, your wife? Amen. Amen. And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee, according to the time of life. And lo, Sarah, your wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age, and it cost to be with Sarah after the manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Can you see that we are walking by five senses? They are not different from us today. Sind nicht anders als wir heute. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They were judging. Their judgment was based on their what they see, their age, the time. War nach dem, was sie gesehen haben, nach der Zeit. Amen. Amen. Their judgment was based on their age, their time. Ihr Urteil war nach ihrem Alter, nach der Zeit. They judged by what they see. Sie haben gerichtet nach dem, was Amen. Sie sehen. Amen. And they took decision. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Amen. Amen. And just Abraham, Sarah gave her slave girl to the husband to sleep with. Und Sarah gab dann deswegen ihrer Sklavin, ihrem Ehemann ihre Sklavin, damit er mit ihr schläft. In Proverbs 14, verse 12, it said, the way that seemeth right unto a man. Amen. Amen. That way might even be faster for you to get whatever you want. In Sprüche steht, dass dieser Weg, der für den Menschen richtig scheint, vielleicht sogar schneller sein wird. Amen. Amen. That way might be faster. It may might look even better. Besser. Amen. But it is not the way of the Lord. Das ist nicht der Weg des Herrn. You reject it. Das müssen wir verweigern. You are to reject it. Das müssen wir verweigern. If it is not of Christ, reject it. Wenn es nicht von Christus ist, verweigern. Please go to this Proverbs 12, verse 20, Proverbs 14, verse 12. Amen. Sprüche 14. I love this place so very well. Because anytime I'm reading it, I just, because I can see, because I know how we take decisions. Weil ich weiß, wie wir Menschen manchmal how we want to solve problems. Wie wir Probleme lösen wollen. Amen. Amen. The ways of the Lord should be our ways. Aber die Wege des Herrn sollen unsere Wege sein. Amen. Amen. Don't do it another way. Tu es nicht auf eine andere Weise. Amen. Listen to his voice. Obey his voice. Gehorche seiner Stimme. Proverbs 14, verse 12. Sprüche 14, 12. He said, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It might look right. Vielleicht sieht es richtig aus. People might be going through it. Leute gehen da durch. It might be the natural way that people go und through. Es ist der natürliche Weg. And you can even get it very easy. Und es geht schnell. Amen. Fast and easy. Amen. Einfach und schnell. But it is not the way of the Lord. Das ist nicht der Weg des Herrn. Allow his time to be your time. Lass zu, dass seine Zeit deine Zeit ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They did not allow their judgment to be based on God. Sie haben nicht but zugelassen, dass ihr Urteil auf Gott basiert, sondern ihr Urteil basierte auf ihrem Alter. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So also in loving one another. Genauso wie wir einander lieben. Jesus said, judge not in the flesh. Sollen wir nicht im Fleisch richten. Why do you love this person? So liebst du diese Person. Don't allow it to be because of the flesh. Lass nicht zu, dass wir in dem Fleisch allow it to be because of the spirit. Lass zu, dass wir in dem Geist the love we should have for one another should be of Christ. Die Liebe, die wir füreinander haben sollen, judge the love you have for people. Richte die Liebe, die du für Leute Amen. Hast. Amen. Is it of Christ? Ist es von Christus? Your parents, you know, your natural parents, your natural friends. Amen. Why are you still there with them? Is it based on Christ? Wieso bist du noch da für deine natürlichen Eltern, brothers and sisters. Natürlichen Geschwister? Amen. Wieso bist du noch da für diese Leute? Richte diese Entscheidungen, die du triffst. We judge before we make choice. We make different choices. Wir richten, bevor wir verschiedene Entscheidungen judge treffen. Not in the flesh. Richte nicht im Fleisch. Amen. Amen. We judge before we love people. Wir richten, bevor wir Menschen lieben. Amen. In most cases, our five senses control why we love people. Oft kontrollieren unsere fünf Sinne, weshalb wir Menschen lieben. Control what we love. Es kontrolliert, was the motive of our love. Das Motiv unserer Liebe. In most cases, it's based on five senses. Basiert oft auf den fünf Sinnen. Amen. Amen. The motive of our choice is the judgment. Das Motiv unserer Wahl ist unser Richten. We judge with our motive. Wir richten unser Motiv. We judge with our value. Und unseren Wert. Amen. Your motive is your judgment. Dein Motiv ist dein Richten. Let us go to Genesis 25. 1. Mose 25. Genesis 25. I see somebody, amen, a family also, amen. Amen. A family here. Another family. Eine andere Familie. The motive of their love. Das Motiv ihrer Liebe. Amen. Amen. The motive of this man loving his son was of the flesh. War hier auch fleischlich, weshalb der Mann, dieser Mann seinen Sohn geliebt hat. Genesis 25. 1. Mose 25. From verse 21. 21. And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. And the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Verse 22. And the children struggled together within her. And she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, two nations are in your womb. Praise the Lord. Hallelujah. Two nations. Zwei Nationen. Amen. These two nations, they are not black and white. Diese zwei Nationen sind nicht schwarz. It's not about black people and white people. Es geht nicht um schwarz und weiße. Amen. Amen. In religion, years ago, we were taught in Nigeria that it's about the black and white. In Nigeria hat man uns damals beigebracht, it's a big lie. Hier ist hier um das schwarz und weiße geht. Amen. Also, it's not about black and white. Es geht nicht um schwarz und weiß. Amen. Amen. Here it's talking about the spirit and the flesh. Es geht um Geist und Fleisch. We will look at it very soon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me read it up to, okay. Let me read it up to this ending of 23. And the Lord said unto her, two nations are in your womb, and two manner of people shall be separated from your bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Two nations are in your womb, said the Lord. Amen. Amen. It is. It means the saved and the unsaved. Und diese zwei Nationen, die es geht, sind die Erretteten und die Nicht-Erretteten. Amen. Amen. It is based on the saved and your saved. Es basiert auf den Geretteten und Nicht-Geretteten. It is not about the black and white. Es geht nicht um schwarz und weiß. It is about those that are saved and those that are not saved. Es geht um die errettet sind und nicht errettet sind. It is not about flesh and flesh. Es geht um Fleisch und Fleisch. Amen. Amen. Black and white is flesh and flesh. In schwarz und weiß ist Fleisch und Fleisch. I don't know if somebody is getting it. Amen. Amen. The Lord is not talking about flesh and flesh here. Der Herr spricht hier nicht um Fleisch und Fleisch. But about the spirit and the flesh. So um Geist und Fleisch. Amen. Amen. If you want to know this, you go and read Malachi 1, verse 3. Wenn du das wissen willst, gehst du zu Malachi 1, Vers 3. And also Romans 9, 6 to 13. 6 bis 13. Amen. Amen. The Lord said it there that before they were born, two of them, he hated one And the loved one and he hates the other one before they were born. It means it's not based on what you do. That is why sin is inherited. We inherited sin. Vererbt. That you are a sinner does not based on what you do. Dass du ein Sünder bist, basiert nicht auf dem, was Amen. Du tust. So also that God loves you and you know that that you are righteous, you are holy, is not based on what you do. He loves one and hates one. Dass du gerecht und heilig bist, das basiert nicht auf dem, was du tust, und das, was für dich getan hat. Amen. The Lord was saying, talking about us, how he loved us, how he came to save us. Er hat hier über uns gesprochen, wie er uns liebt, wie er uns gerettet hat. Amen. Mm-hmm. Two worlds on earth. Because of time, we will not cover. Well, please go and read it yourself. Malachi 1:3. And then Romans 9, verse 6 to 13. And see what the Lord said there. Amen. Malachi 1:3. 1:3, yes. And Romans 9, 6 to 13. Und Römer 9, 6 bis 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That very place, these two places will help you to know that it is not about black and white. Diese zwei Stellen helfen dir zu erkennen, dass es nicht schwarz und weiß geht. It is not about flesh and flesh. Geht nicht um Fleisch und Fleisch. Amen. It's about those that are saved and those that are not saved. Es geht um die errettet sind und nicht errettet sind. Amen. How we know our past life. Die Vergangenheit. Amen. That you inherited sin. Wir haben die Sünde geerbt. So also your righteousness and holiness is your inheritance. Genauso ist auch Gerechtigkeit und Heiligkeit. It's not based on what you do. Es basiert nicht auf dem, was du tust. Love Jacob. Er hat Jakob geliebt. It's not before Jacob was even born. Bevor Jakob geboren wurde. Are you getting it? Esau was hate even before he was born. Und Esau wurde gehasst, bevor er geboren wurde. And it means it's not about his lying, stealing or whatever. Das heißt, es geht nicht Can you get it? Die Taten. What man caused sin today. Es geht nicht um die Taten von Esau oder Jakob. Das, was der Mensch Sünde nennt oder was Because der Mensch we inherit, those things are inheritance. Denn diese Sünde, das haben wir vererbt bekommen. And Jesus paid the price. Und Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. The two worlds on earth. Die zwei Welten auf Just like he said, the two nations. Genauso wie er sagt, die zwei Nationen. Amen. Amen. Two kingdoms on earth. Zwei Königreiche auf Erden. Amen. The kingdom of heaven and the kingdom of this world. Das Königreich des Himmels und das Königreich dieser Welt. Amen. Two gods on earth. Zwei Götter auf dieser Welt. Amen. Christ as our God, Satan as their God. Christus als unser Gott und der Teufel als ihr Gott. 2 Corinthians 4:4. The Bible calls the devil the God of this world. Die Bibel den Teufel. Do you see? Two gods on earth. Dieser Weltzeit. Amen. Christ as our God and Satan Gott. As their God. Und der Teufel als ihr Gott. Amen. Amen. Again, 2 Corinthians 4:4. The Bible calls their God. He said, the God of this world, der Gott dieser Welt sagt, blinded. Hat sie verblendet. Amen. Their God, their Father, two God on earth. That's all you have to know. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The true God and the fake God. Der wahrhaftige Gott und der falsche Gott. The true God and the evil God. Der wahrhaftige Gott und der bösartige Gott. Amen. Amen. We have our God. Wir haben unseren Gott. They have their God. Und sie haben ihre Götter. Amen. Amen. Two spirits on earth. Zwei Geister auf Erden. Amen. The Holy Spirit and the evil spirit. Der Heilige Geist und der bösartige Geist. Amen. Amen. Christ spirit and demonic spirit. They are there. Two spirits on earth. Und der dämonische Geist. Amen. They are roaming about. They are everywhere. Und diese zwei Geister sind überall. Amen. So if something appears to you, it's going to be one of the two. Also wenn dir etwas erscheint, muss es einer dieser zwei Geister sein. Amen. That you are a child of God does not mean evil spirit cannot appear to you. Und nur weil du ein Kind Gottes bist, heißt es nicht, dass ein bösartiger Geist dir nicht erscheint. Or they cannot even speak to you, and you cannot hear their voice. Dass ein bösartiger Geist dir nicht erscheinen kann. And that's why it's very so good we know the voice of Jesus. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Stimme von Jesus Amen. Kennen. Amen. Know the voice of your father. Kennen know how he speaks. Deines Vaters. Wisse, wie er Amen. Spricht. Amen. Because Satan also speaks. Denn der Teufel spricht auch. Praise the Lord. Hallelujah. To Father on earth. zwei Väter auf Erden. Christ as our father. Christus als unser Vater. John 8, Satan as their father. Oder in Johannes 8 steht, dass der Teufel der Vater der Leute ist, die Jesus nicht haben. Amen. Amen. So also two masters on earth. Zwei Meister auf Erden. Amen. Two masters on earth. Zwei we Meister have two masters. Wir haben zwei Let's Meister. Go to Romans 6. Römer 6. Romans 6. From verse 16. Römer 6, 16. Are we there, please? Mm-hmm. 16 to 18. He said, know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, a servant you are to whom you obey. Mm-hmm. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from your heart that form of doctrine which was delivered you. Be then made free from sin, you became the servant of righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. If you are a servant, wenn du ein Knecht bist, it means you have a master. Bedeutet, dass du einen Meister hast. Amen. Amen. If you are a servant of something, it means there is a master in a corner. Wenn du ein Knecht you bist, have a etwas, master in a corner. Gibt es einen Meister. Amen. Amen. Christ as our master. Christus als unser Meister. Satan is their master. Der Satan ist ihr Meister. Amen. Amen. A master, do you see? Righteousness as our master. Gerechtigkeit als unser Meister. Sin as their master. Sünde als ihr Meister. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in Genesis 25 again, we will go back to that very place so that we can quickly finish it. Amen. Amen. Please go back to Genesis 25. 1. Mose 25. From verse 24 to 28. 24 bis 28. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And the first came out red all over like an hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 80 years old when he bare them, and his boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Amen. Amen. Verse 28. And Esau loved, and Isaac loved Esau. Why? You see the reason. Because he did eat of his venison. Are you getting it? Can you see the love? The love of the flesh. Liebe des Fleisches. The love is based on the flesh. I don't know if somebody, if you are getting something here. Mm. Amen. He loved Esau because of his venison. Amen. Mm. Praise the Lord. Er hat Esau geliebt wegen seinem Wildbret. Amen. And this love is not of Christ. Aber diese Liebe war nicht von Christus. Amen. You have to decide. You know, there's something that you have to see that will make you, it's like judging to love. You judge before you can love. Genauso wie wenn wir richten, bevor wir lieben. You are going to have reason why you are loving. Du wirst einen Grund haben, weshalb du liebst. Why you love. Weshalb du liebst. I don't know, are you getting it? Mm. There's a motive behind your love. Es ist ein Motiv hinter deiner Liebe. And that motive is your judgment. Und dieses Motiv ist dein Richten. It's what you judge, that is how, that is why you now come to conclusion to love. Daran richtest du und deswegen liebst du dann. Amen. You know, we love our parents because they gave birth to us. Beispielsweise wir lieben unsere Eltern, weil sie uns das That is based on the flesh. Gebärt haben, aber das ist basierend auf das Fleisch und nicht auf Christus. It is loving them because they are God's children. Sondern sie That is where the Holy Spirit is there to help them. Weil sie Kinder Gottes sind, da ist der Heilige Geist aktiv und kann für sie da sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Holy Spirit is not the spirit of the flesh. Der Heilige Geist ist nicht der Geist des Fleisches. Amen. Amen. He is there for Christ's sake. Er ist da um Christus willen. And whatever job is going to do is going to be for Christ's sake. Was immer er macht, wird um Christus willen sein. If our focus is after the flesh, we grieve the Holy Spirit. Wenn unser Fokus auf dem Fleisch basiert, betrüben wir den Heiligen Geist. If we are loving like this man. Wenn wir so lieben wie dieser Mensch hier, we are the Holy Spirit. Betrüben wir den Heiligen Geist. Amen. Amen. If we are judging like this man, if we judge like this man, richten wir dieser Mensch. Amen. Amen. The motive of our love, if it is based on the flesh. Motiv unserer Liebe. Of loving people. Auf dem Fleisch basiert. Amen. Amen. He said, if you are going to have a party, don't call those that can reward you. Wenn du eine Party feierst, sollst du nicht die Leute einladen, die dich zurück einladen und die dir zurück krasse Geschenke schenken können. Amen. It's because they can help you in return to not be your judge. Weil sie dir helfen können, sollte nicht dein Urteil sein. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. That is what this man is doing here. Das ist, was dieser Mensch Isaac loved Esau. Because of the flesh and not of the spirit. Hat Esau geliebt wegen dem Fleisch, nicht wegen dem Geist. You can see if you read it continuously and see what happened to the two sons. Und später, wenn wir weiterlesen, sehen wir, was diesen beiden Brüdern widerfahren ist. Amen. Mm. It was not of God. Das war nicht Gott gewollt. Amen. Amen. Then another example is that of David. Ein anderes Beispiel ist von David. Amen. The third example. Das Amen. Dritte Beispiel. The third example of our judging in the flesh, of my judging in the flesh. Das dritte Beispiel, wo der Mensch fleischlich richtet. If your judgment is of the flesh, it is destruction. Wenn dein Urteil vom Fleisch ist, ist es Zerstörung für you dich. You are indirectly judging yourself also. Du richtest damit dich selbst auch. Amen. Amen. Let us quickly go to 2 Samuel. 2. Samuel. And so also is condemnation. Amen. Und so ist auch Verurteilung. Amen. After judgment is condemnation. Nach dem Richten kommt die Verurteilung. 2 Samuel 12. 2. Samuel 12. Praise the Lord. Halleluja. 2 Samuel 12. 2. Samuel 12. We quickly read from verse 1. Amen. 1. And the Lord sent Nathan unto David, and he came unto him, and said unto him, there were two men in one city, the one rich and the other poor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you read here, you can see David's judgment. Sehen wir Davids Urteil. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Judge, you know, we are so fast in judging the flesh. Wir sind so schnell daran, um Fleisch zu richten. Amen. That is the job of man. Das ist die Aufgabe der Menschen. You know, just jump and judge in the flesh. Wir springen direkt auf Vermutungen. He said, the rich man had exceeding many flocks and herds, but the poor man had nothing, save one little away lamb. And he had bought and nourished up, and he grew up together with him and with his children. He did eat of his own meat and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter. And there came a traveler unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come unto him, but took the poor man's lamp and dressed it for the man that was to come to him. And David's anger greatly kindled. Do you see it there? Mm. Can you see David's judgment? Is it wie David hier judging this man? Er richtet über diesen Menschen. If you judge in the flesh, you are indirectly judging yourself. Richten wir uns selbst. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And David's anger was greatly kindled against the man. And he said to Nathan, "As the Lord liveth, the man that had done this thing shall surely die." Praise the Lord. Hallelujah. You know, here David indirectly judged his own case. David hat hier seine eigene Lage gerichtet. Amen. Mm-hmm. Judging in the flesh is judging yourself. Im Fleisch zu richten ist dich selbst zu richten. Amen. Judge in the spirit. Richte im Geist. And you have to know how to judge in the spirit. Du solltest wissen, wie man im Geist richtet. And he said, and he shall restore, verse 6, the land fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. And Nathan said to David, "The art the man. Thus said the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel. I delivered thee out of the hand of Saul. I gave thee your master's house and your master's wives unto your bosom. I gave thee the house of Israel and of Judah. If that hath been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord?" Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is our neighbor. Amen. Die Herzen sind nächster. Our motive, our value should be based on him alone. Unser Wert und unsere unser Motiv sollte auf ihn allein gerichtet sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I quickly read it to verse 13. Amen. Amen. The Lord to do evil in his sight, that hath killed Uriah the Hittite with your sword, and hath taken his wife to be your wife, and hath slain him with the sword of the children of Ammon. Now therefore the sword. Do you see judgment? Because how he judged. So wie er gerichtet hat. Then there is a judgment awaiting him. So wird auch er gerichtet. Judging in the flesh. Im Fleisch zu richten. Is destruction. Ist Zerstörung. You are indirectly destroying yourself. Du zerstörst damit dich selbst. Amen. Allow your judgment to be based on the spirit. Lass du, dass dein Gericht auf dem Geist liegt. Amen. Amen. Don't choose anything in the flesh. Wähle nicht etwas im Fleisch. It is not the good of this world. Es geht nicht um das Gute dieser Welt. It is not the love of this world. Oder die Liebe dieser Welt. It is Welt. Not the pity of this world. Oder das Mitleid dieser Welt. It is not about, I just choose Jesus. It doesn't matter what others choose, but I'm there for them. Es geht nicht darum, Jesus zu wählen, unabhängig von dem, was andere machen. Amen. Amen. You are to see what others are doing also. Wir müssen auch auf das if schauen, was they are andere Christ. Machen, ob sie sich für Jesus entscheiden. Amen. Amen. It is not I choose Christ. It doesn't matter if they choose Christ. It matters. Es ist nicht, dass wir uns für Christus entscheiden. Es ist auch wichtig, ob sich unser Gegenüber für Christus entscheidet. Amen. If others are, if they are not choosing Christ, you are not to be there for them. It's evil. Wenn andere Leute sich nicht für Christus entscheiden, solltest du nicht für sie I da sein. I don't know if you can still remember the story of, what you call it? This man. Jehoshaphat. Jehoshaphat and King Ahab. Amen. An die Geschichte von König Jehoshaphat und König Ahab erinnern. If you look at Jehoshaphat, he was of God. König Jehoshaphat war von Gott. But his friend, the king, also another king that was his friend, he was, that man was not of God. Aber ein anderer König war sein Freund, dieser Mann war nicht von Gott. Amen. Amen. And you can see, you know, something happened. If you read it, please go and read it. Amen. Was passiert deswegen? Go and read it, please. Maybe I don't know if I will have time to talk about it tomorrow. Amen. Und ich werde eventuell nochmal darüber sprechen. Please help me to check where it is. Amen. Aber liest euch das bitte zu Hause nochmal durch. Jehoshaphat, and King Ahab. And see, you know, what happened there. Und schaut euch an, was dort passiert this, ist. You know, these two friends, one was of God. Ein the other was not of God. Und der andere Freund war nicht that von is Gott. Why you don't move with them. Und deswegen you are to be very careful. Müssen wir aufpassen, dürfen nicht eins mit ihnen sein. Amen. Amen. You know, the next chapter 1 to 4, you can see that the Lord was not happy. He sent a prophet to Jehoshaphat. He said, why should you be a friend to somebody that hates me? Und wir sehen auch, dass never chose me. Gott auch sauer war deswegen und nicht erfreut war über seine Freundschaft mit diesem Menschen, weil er zu dem König gesagt hat, weshalb bist du befreundet mit jemandem, der mich hasst, der mich nicht wählt. That somebody that will not love to repent. Der nicht liebt, Buße zu tun. That don't love to be in that evil. His heart is so hardy. Der dessen Herz. He sees himself alone and never sees Jesus Christ. Der sich selbst sieht und nicht Christus. No message can change him. Und der durch keine Botschaft. How can you be a friend to such a person? Erneuert werden kann. You better please be one, please. Und deswegen sollen wir gewahrt sein. Be one. Don't open the door for Satan to come in. Öffnet dem Teufel nicht die Tür. If you cannot choose Jesus Christ, I can never be there for somebody that never chose Christ. Wenn du dich that keep on rejecting Christ. Kann ich nicht für dich da sein. Amen. Amen. How long are you going to wait? Wie lange wirst du warten? How long? The Lord gives you time. Der Herr gibt dir Zeit. But there is a time that is there will be no time for you any longer. Aber irgendwann ist diese Zeit auch Why don't weg? You like Hebrew 3, Hebrew 4 said? He said, why don't you repent today? And don't allow your heart to be hardened. In Hebräer 4 lesen wir das, weshalb tun wir nicht heute Buße und lassen und verhindern somit die Verhärtung, weitere Verhärtung unseres Herzens. You don't want people to preach something that concerns you, but you do something that will make people preach something that concerns you. Wir wollen nicht, dass Menschen über uns predigen, aber wir tun Dinge, die dafür sorgen, dass Leute über uns predigen müssen. Amen. The Lord will always bring it that see what somebody is doing. Look at what you know. There should be correction here. That should be, it's for your own good. Weil der Herr it's for your own good. Immer wieder aufzeigen wird, um uns zu warnen. Und es ist zu deinem eigenen Guten. Praise the Lord. Halleluja. From verse 10, he said, now therefore, the sword shall never depart from thee, from your house, because thou hast despised me. And has taken the wife of Uriah, the Hittite, to be your wife. Thus said the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of your own house. It's the Lord that is doing this. It's not the Satan. Tool, nicht der Teufel. Are you getting it? This is not Satan doing it. Das ist nicht der Teufel. Amen. You despise the Lord. Du hast den Herrn verachtet. Amen. You reject him. You ignore him. Ihn, du ignorierst ihn. Upon the correction. Amen. You know, so many times. If you look at David, David should never be somebody that should do such a thing. Wenn wir uns David anschauen, hätte er eigentlich nicht jemand sein sollen. He was no name. Der so nobody. Tut. Er war niemand. Amen. We know nobody. Er war niemand. He's supposed to even be dead years ago. Long ago. Vor vielen Jahren tot sein können. And God made him to now become a king. Gott hat ihn aber zum König gemacht. Upon all. Und dennoch. Amen. So also our life today. Und so ist auch unser Leben. That we are saved is a big victory. Dass wir errettet sind. That Christ is now living in us. Ist ein großer Erfolg. And not only that we go to a living church. Und dass Jesus in uns lebt, ist auch ein großer Erfolg. Und Amen. Dass wir in eine lebendige Gemeinde gehen. You are to be happy. The house of God that you go to is a living church. It's a big victory for you. You don't even know it. Das Haus Gottes, in das wir gehen, eine lebendige Gemeinde ist, das ist ein großer Sieg und das unterschätzen wir leider. You know, until the end, then you have, some of you will not know. Erst am Ende werden einige von uns erkennen, Amen. Was das für ein Privileg ist. How this house of God is a victory for you. Von Gott ein Privileg ist für uns. Amen. That you are now able to be saved and be in heaven with Jesus. Dass wir in der Lage sind, errettet zu sein und bei Jesus zu sein am Ende. Amen. That you are able to be there. Dass wir in der Lage sind, da zu sein. Do you know how many people are looking for the truth that you keep on hearing here? Wisst ihr, wie viele Leute nach der Wahrheit suchen, die ihr To repent hört? For some of us is so difficult. Aber dennoch fällt es vielen von uns schwer, Buße zu tun. Upon the help of the Holy Spirit. Obwohl die Hilfe We never allow him der Heilige Geist, to help des Heiligen us to Geistes, lassen wir nicht zu, dass wir Buße tun. Praise the Lord. Halleluja. Please, if you know, if you read it to verse 13. Amen. Jetzt zu Vers 13 lesen, bis 13 lesen. He said in verse 12, he said, for thou did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away your sin. Thou shalt not die. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let us judge in the spirit. Lasst uns bitte im Geist richten. Let us learn to judge in the spirit. Lasst uns lernen im Geist zu richten. Amen. Amen. If you look at here, man is very fast in judging in the flesh. Wenn wir das sehen, sehen wir ganz krass, der Mensch sehr schnell ist daran, im Fleisch zu richten. The flesh is very fast to judge other. Ist sehr schnell daran, andere zu richten. Imagine if Jesus judged like the flesh judged. None of us would be saved. Jesus würde so richten wie das Fleisch. Niemand von uns wäre errettet. Praise the Lord. Halleluja. David judged himself as he was judging others. David hat sich selbst gerichtet, als er andere gerichtet hat. Amen. Amen. Because he was judging in the flesh. Weil er im Fleisch gerichtet hat. But whoever judges in the spirit, no one can judge him. Amen. Aber wer im Geist richtet, der kann von niemandem gerichtet werden. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 10 to 13, you can see the judgment and the punishment that came out, not even from God, but from David. Amen. Because as you judge others, you are indirectly judging yourself. Wenn wir uns selbst richten, wenn wir andere richten, richten wir auch damit. And that's why we learn to inject Jesus Christ in everything. Und deswegen lernen wir, Jesus in alles hinzuzufügen. Amen. Amen. Let it be Christ alone. Lass du es Christus alleine. Praise ist. The Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if there's any question, we quickly ask, and if there's anything to, if you have anything to say, let us hear it and then we close. Amen. Amen. Hat jemand eine Frage? Und zwar, when David's son died, the son, the child he had with Uriah's Bathsheba. Wife, yeah. Was it that because, the child died, the death of the child, was it because of the of Uriah's death, or was it because of the fornication David had? According to the Lord, okay, yeah. That question, okay, I understand. Because David judged the prophet Nathan, when he came and told the story, and David judged, so he judged, like for himself. Yeah. But as you were saying, the Lord said he should not die, but the son. Yeah. Died. Yeah. He said the sword. He said the sword will never depart from his house. Yeah. So my question was it because of the death of Uriah, or was it because of the mistake or the fornication he had? It's not because of the death of Uriah. How will the death of Uriah affect the son? I don't understand it. Like the death of Uriah. Are you asking if it is because David killed Uriah? Yes. Or because of the fornication. Exactly. Both are the same. Killing Uriah and the fornication. But they are fruit and not the root. The root is that David despised God. That is the root. It is like ignoring Christ, rejecting Christ. Until somebody reject Christ and ignore him, you will not go and steal. Also beides ist gleich. Vor Gott war beides die Frucht von Ungehorsam ist, weil die Frucht von Gott missachten ist. Und deswegen ist dieses Schwert über sein Haus zu kommen, weil er den Herrn missachtet hat. Und dieses Schwert manifestiert sich dann auf unterschiedliche Weise halt. You can see the root. The Bible, you know, we just read it. It talks about the root. You despise me. Wir haben gelesen, dass die Wurzel war, er hat Gott missachtet. Amen. Uh-huh. Then the fruit. You killed Uriah. You slept with Bathsheba and you killed the husband. Und that is the fruit. Davon war, dass er jemanden, die Frau weggenommen hat, mit dieser Frau geschlafen hat und den Mann dieser Frau getötet hat. And you know, for God said, the sword will not depart from your house. Und Gott hat gesagt, das Schwert wird von deinem Haus niemals weichen. But you will not die. Aber du wirst nicht sterben. Amen. Amen. And we know what happened to David's children. Wir wissen, was mit David's it was death and destruction. So viel Tod und Zerstörung ist danach gefolgt. He had little peace. Da war kein Frieden. Amen. Amen. So the death of that child is as a result of he despised God. Deswegen ist der Tod von diesem Kind einfach nur ein Resultat von Gott verachten, missachten. Amen. Amen. You know when he was going to fight with Goliath, to defeat Goliath. Als er he remembered God. Goliath gegenüberstand, hat er sich an Gott erinnert. And that was why God was able to fight that battle. Deswegen war auch Gott in der Lage, für ihn zu kämpfen. Amen. But this time he refused to remember him. Aber diesmal hat er sich geweigert, Gott zu erinnern. He said, if you have needed more wife, I could have given you. Why don't you come to me? Und Gott hat zu ihm gesagt, hättest du mehr Frauen gebraucht, dann hättest du zu mir kommen können. Weshalb bist du nicht zu mir gekommen? And that's why it is very important we don't do things in our own way. Deswegen ist es wichtig, dass wir Dinge nicht auf unsere Art und Weise machen. Or to solve our desire, to solve our lust. So lösen, wie wir es wollen. Amen. Nach unserer Lust, nach unseren Wünschen, nach unserer Vorstellung. That this child died is not about the fruit, it's about the root. Dieses Kind ist gestorben wegen der Wurzel. The Lord, for the Lord, is always about you despise me. Dem Herrn geht's immer darum, you forsake me, you ignore me. Ignoriert haben, übersehen haben, ihn nicht erachtet haben. Because he believes it's all about him, it should be about him. Weil er möchte, dass es uns um ihn geht immer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And if you look at Joseph, he was. He said, how can I do this evil thing against my God? The Lord loves such things that if we can see him in everything. Wenn wir uns dann im Vergleich dazu das Leben von Josef anschauen, als er vor dieser Lust stand, hat er direkt an den Herrn gedacht und gesagt, wie kann ich diese Übeltat gegen meinen Herrn tun? So that, with that he was able to be free from this woman. Deswegen war er frei von dieser Frau. Though it was hard. Auch wenn es he went to prison. Er ins Gefängnis deswegen. But he did not see the pleasure of this world better than even going to prison. He preferred to go to prison than to enjoy the lust of this world. Aber er ist lieber ins Gefängnis gegangen, als die Lust dieser Welt zu haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So, my baby, I don't know if that answered your question, Schatz. Ja, auf jeden Fall, because ich dachte, als ich gelesen habe, dachte ich, okay, weil er ihn umbringen ließ, hat der Herr ihn bestraft, dass er sein Kind verliert. Ach so, nee. Also ich bin jetzt nicht zu diesem, oder, ne, so ja. Weit. Ja, vielen Dank. Okay, no problem, Schatz. So, any other person? Hat jemand noch eine Frage? Barbara? Ja, ich habe auch eine Frage, genau. Als wir halt 1. Mose gelesen haben, haben wir gelesen, dass Gott Isaac geliebt hat, aber Esau halt gehasst hat. Und ich wollte jetzt nochmal genau verstehen, aus welchem Grund. Also Mami hat ja gesagt, dass es nicht darauf basiert, was wir tun. Aber ich wollte jetzt nochmal genau den Zusammenhang verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass er halt einen von den beiden halt geliebt hat und gehasst hat. Also das wollte ich nochmal gründlich verstehen. It's very important, this very place, to understand it. Es ist wichtig, diese Stelle zu verstehen. Because for years I thought about this very place a lot. Zwei Jahre lang habe ich über diese Stelle nachgedacht. I said, what is the meaning of this? Ich habe mich gefragt, was heißt somebody das? That have not committed anything. Jemand, der noch gar nichts getan hat. And you hate him. Wird schon direkt gehasst. And somebody have not done something good to you. Und jemand, der noch gar nichts Gutes you love getan him. Hat, den liebst du einfach. How is that possible? Wie ist das möglich? You know, there's a religious group today that see it as, you know, it means you are not the one that control. Yeah, it's God that we say, it's whatever God says is final. That's, how do they call it? There's a word they use for it. That is in Romans 8. that God, once God, God chose those that are going to hell. He chose those that are going to heaven. Und es gibt religiöse Gruppen, die glauben, dass Gott schon von Anfang an festgelegt hat, wer in die Hölle geht und festgelegt hat, wer errettet wird. Und deswegen hasst er Leute von Grund auf bis ans Ende und genauso liebt er auch Leute von Grund auf bis ans Ende. Aber das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Is it not Romans 9? I don't know. Let's go to Romans 9. Römer because 9. Of the question you asked. Yes. Romans 9. If you look at there, this very place was not talking about the love of this world or the hate of this world. Hier ging es nicht um die Liebe dieser Welt oder den Hass dieser Welt. Amen. Amen. God kind of hate, God kind of love. Gottes Hass und Gottes Liebe. Amen. Amen. In Romans 9. Let me go there. Römer 9. Because I said you should also read it, amen? Mm-hmm. From verse 5. Vers 5. It said, who are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God bless forever. Then from verse 6 is better. Not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel, which are of Israel. Here is telling us that Israel as a country, and they are not the children of God. Hier steht, dass Israel als ein Land nicht die Kinder Gottes sind. It is through Christ you are Israel. Sondern durch Christus sind wir Israel. There is the spiritual Israel, there is the physical Israel. Es gibt das geistliche Israel und das physische Israel. Amen. Amen. And we have to know the difference. Wir müssen den Unterschied kennen. That you are Israel, you are Israelite in a city does not mean you are going to make heaven. Dass du ein Israelite bist, auf dem Pass sozusagen, also nach deiner Nationalität, bedeutet nicht, dass du in den Himmel kommst. If you don't accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Wenn du nicht Jesus Christus als deinen Herrn und Retter akzeptiert hast. Amen. Amen. Then he said, neither because they are the seed of Abraham are they all children. But in Isaac shall your seed be called. It's not all the children of Abraham that are God's children. He said it's only through Isaac that your seed is called. Then in verse 8, he said, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted for the seed. Are you getting something here? He said, "The those that are the, of the flesh, they are not the children of God." Hier steht, dass die fleischlich Israeliten sind, das sind nicht die Kinder Gottes. Then, if you read it further, he said, "For this is the word of promise. At this time will I come, and Sarah shall have a son. It is a promise." Das ist eine Verheißung. Isaac is a promised child. Isaac war das verheißene Kind. Then, in verse 10, he said, "And not only this." But when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand not of works, but of him that calleth. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You know, these twins in the stomach, the two nations, die zwei Nationen, he's talking about salvation. He's talking about the saved and the unsaved. Es geht hier um die Gläubigen, die nicht Gläubigen. He's talking about you. Let me just point it to you. Es geht um dich. You, for example, Barbara. Du beispielsweise, Barbara. You know, before you became saved, bevor du errettet wurdest, he hates you. Hat der Herr dich gehasst? But now that you are saved, he loves you. Aber jetzt, als du errettet wurdest, hat er dich geliebt. Amen. Amen. I don't know if you get it. Before you became saved. Bevor du wiedergeboren wurdest. Let me say, before you were born into this world. Bevor wir in diese Welt geboren wurden. That's what he said. He said, before they were born. Bevor wir geboren wurden. He hates you. Wurden wir gehasst. It is not based that God hates because he hates sin. Weil Gott Sünde hasst. He hates you because he hates sin. Er hasst dich wegen der Sünde. Everybody, we are born sinners. Jeder ist in Sünde geboren. I don't know if you are getting it. Mm. So he hates sin. Und er hasst so Sünde. Anybody that is a sinner, he hates sin, and that person is being hated by God. Und jeder, just like he hates Esau. Sünder ist, wird von Gott gehasst. Amen. Wie Esau gehasst hat. But now you come to Christ. Aber jetzt sind wir zu Christus gekommen. Amen. Your righteousness is not based on what you do. Und unsere Gerechtigkeit or what you did. Basiert nicht auf dem, it's was wir based getan on what haben, Christ did for you. Sondern auf das, was Christus and für uns getan what Christ did for you have been years ago, 1,000 years ago. So it's not about what you do, it's about, that's why before you were born into this world, he already loved you. I don't know, it takes the Holy Spirit to get it. Bevor du geboren wurdest, geboren wurdest, weil du dann wiedergeboren bist, hat er dich geliebt, weil er dich nicht liebt wegen deinen Werken, sondern wegen before den Werken. I did not say wiedergeboren, I said before you were born into this world. Aber bevor du in diese Welt geboren wurdest. Before you became, you were born into this world. Bevor du in diese Welt geboren he wurdest. He loves you. Hat er dich geliebt? The meaning of that mean why he loves you is not based on what you did. It's based on what Jesus did for us 1,000 years ago. Das heißt, er liebt dich nicht wegen dem, was du tust oder getan hast, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. And why he hates you is not based that you are, you steal, you lie, you fornicate. It's based on what Adam did 1,000 years ago. Und genauso hasst er dich nicht wegen dem, was du getan hast, und wegen dem, was Adam getan hat. I don't know if you get it. So, ja, ich hab's verstanden. Yeah, because the Holy Spirit has to help us to get it. Because if you look at the two babies, he hates one, he loves one. Wenn man sich they are twins. Kinder anschauen, er hat eins, das waren Zwillinge. Eins even before geliebt, they were born. Und den anderen hat er gehasst, bevor sie geboren wurden. And this person is you. Und diese Person bist du. Before you were born, before you were born, he hates you because he hates sin. Hat er dich gehasst? Because in sin did your mother conceive you. Weil in Sünde wurdest du geboren. Amen. Amen. God hates sin. Gott hasst die Sünde. Amen. Amen. Now you are now saved. Jetzt bist du errettet. You are being loved by him. Du wirst geliebt von ihm. It's not based on what you are doing. Und nicht basierend auf dem, was du tust. It's based on you believing on him, on Christ. Basierend auf dem, was er für dich getan hat. Amen. Amen. What he did for you, he did it 1,000 years ago, before you were born. Was er für dich getan hat, hat er vor 1,000 von Jahren getan. So his love for you is not based on I do good or I'm doing good. Amen. Deswegen basiert seine Liebe für dich nicht auf deine guten Werke. Amen. Jacob, he loved Jacob. Er hat Jakob geliebt. Why? Because it's not based. That is before Jacob was born. Bevor Jakob geboren. Before he was even conceived, he loved Jacob. Hat er ihn geliebt. Amen. Amen. Why? Because Jesus paid the price. Weil Jesus den Preis bezahlt. Yeah, he's talking about you and me. Es geht hier um dich und mich. You know, if you look at the Bible, the whole Bible, it's referring to this period we are today. Wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, geht es um die Zeit, in der wir jetzt leben. That is why Jesus said, Moses wrote of me. That's what Jesus said. Deswegen sagt Jesus, Mose hat von mir geschrieben. Amen. Amen. Everything that Moses wrote is all about me. Alles, was Mose geschrieben hat, ging um mich. Amen. Amen. God was preparing us, preparing the people that there's a time coming that what is not my, you know, that I love you is not going to be based on what you do. Amen. But by believing me. Er hat die Leute darauf vorbereitet, dass es kommt eine Zeit, wo meine Liebe für dich nicht von dem abhängig ist, was du tust, sondern was ich für dich getan habe. And there's a time coming that why I hate you is not based on you commit sin, but because of your inheritance. Und es kommt eine because Zeit, you are, it is true, you inherited it. Dich hassen werde nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen deinem Erbe, was du verdient hast. That is why before you were born, I hate you. Deswegen, bevor du geboren wurdest, hasse ich because dich. Of your inheritance. Wegen deinem Erbe. I hate your inheritance. Ich hasse dein Erbe. I don't know if you get this shot. Ja, Mami, ich verstanden, danke. Okay. Ich habe eine kleine Frage dazu okay. noch, mhm. um es jetzt auch zu verstehen. Okay. Also ist es quasi so, dass die Geburt von den Zwillingen war auch so als parallel zu dieser Zeit. Also Jakob parallel zu der Zeit nach Christus und Esau zu der Zeit vor Christus, wo Gott die ganze Welt gehasst hat. Verstehst du, was ich meine? Can you ask it? Can you say it in English? She's asking if if Jacob is the example for the time after Christ, as after Christ has left, mm-hmm. and we are now redeemed mm-hmm. through the blood of Christ. And Esau is an example for the time before Christ. This is the same thing you are even saying. It's the same thing. Jacob, he said, before you were born, I love you. Er hat zu Jakob gesagt, bevor du geboren wurdest, habe ich dich geliebt. Because I love you. The reason why I love you is not because of your goodness, that you are doing good, mm. but I just love you. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, Tanja möchte verstehen, aber ob Leute jetzt immer noch von Gott gehasst werden wegen ihrem Erbe. Meinst du das? Meinst du das? Nee. So? Nein, das habe ich nicht verstanden. Weil ich habe verstanden, warum er der andere gehasst hat. Ne? Das ist plausibel, weil wir die Sünde geerbt haben. Aber in der Zeit war ja Jesus Christus ja noch nicht tot. Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich gefragt, weil im Alten Testament oft ja von Parallelen gesprochen ist, ne? So wie eine Offenbarung, was in der Zeit kommen wird. Ja. Deswegen habe ich gefragt, ist es so, dass die Zwillinge geboren sind, aber Gott damit sagen wollte, der andere habe ich gehasst, weil er die Sünde geerbt hat, wie ich die ganze Welt gehasst habe früher. Ja. Aber der andere, den ich geliebt habe, hat er Gott einfach diese Parallel zu Jesus Christus, der aber später gekommen ist. Das ist meine Frage, weil sonst verstehe ich nicht, warum er einfach so geliebt hat. Weil er hat ja auch nichts gemacht, weißt du? Ach so. Mhm. It's like today, he loves you. It's not because of you are good. Mhm. Wie heute beispielsweise, er liebt uns nicht, weil wir halt. You understand me? Mhm. That Christ love you is not based on what you do. It's based on what he did for you. Liebt uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was er getan hat. What you now do is you just stretch out the hand of faith and believe him. That's all. Und wir akzeptieren diese Liebe, die er für uns hat, einfach und glauben daran. That he love you is not based on you are feeding the poor. Und dass er uns halt liebt, basiert nicht auf unseren guten Werken. Adopted children. You know what people call the good of this world. Das Gute dieser Welt. It is based on what he did for you. You accept what he did for you. Dem, was Christus für uns getan hat, und das akzeptieren wir. I don't know the question. The question you have to ask it in. Weil Jakob ist ja nicht, Christus ist ja nicht für Jakob gestorben, also für bei mir. Yeah, that is why I said he was pointing to this time. Genau, das ist das, was ich meine. Okay, yeah, that is what I said at the beginning. Diese Parallel, genau. Yeah, I don't know what is parallel. Also, Messi, kannst du mal mir erklären, dass das mit Jakob einfach nur als parallel war wegen Christus heute? Ja, genau. That, yeah. Genau, das ist das, was ich meine. Okay, dann habe ich es verstanden. I said it before. I get it. Okay, shut. I said I just wanted to make sure that I get it. You okay. get it, I understand. Yes, you know, thank you, praise the Lord. Yeah, yeah. Everything Jesus said then, if you look at the Bible, even the coming of Isaac, alles, the birth of Isaac, point to Jesus. Alles, was wir lesen, zeigt immer auf Jesus Christus. Selbst die Geburt von Isaac, die zeigt auf Jesus hin. Even the the when God that of Abraham. Auch das von Abraham. Everything if you the old, like Jesus Christ said, he said the old, they are all talking about me. Everything pointed to me. Spricht alles von Jesus. So everything of old, you see it. Before this time I did not know all this. Vorher wusste ich das nicht. The Lord now helped me to get it that the old refer to Jesus Christ. Dass das Alte auf Jesus verweist. Because people still interpret it. It's like Jesus Christ said, you know, the old believe that Jesus Christ, Joseph is the son, is the father of Jesus. That is in the flesh. But in the spirit, Jesus said, David called Jesus Christ my Lord. Until somebody is in the spirit, you cannot even get it. Und das sehen wir auch an dem Beispiel, dass es Menschen gibt, die glauben, dass Josef der Vater von Jesus ist. Aber Jesus aber gesagt hat, dass selbst David ihn Herr genannt hat. And if you look at that of that is Romans 4, Abraham as our father. Oder auch Abraham als unser Vater. It was preparing us for this time. Hat uns auch vorbereitet auf diese Zeit. Everything in the Bible, in the Old Testament, they are all pointing to Jesus Christ, preparing us that somebody is coming to save us. Alles im Alten Testament. That we are going to believe. Weist darauf hin, dass even the Sabbath day, if you look at the Sabbath day too. Und auch der Sabbat. The Sabbath is not about day, it's about Jesus Christ. Da geht's auch nicht um bestimmte Tage, sondern da geht's auch um Jesus Christus. And if you look at that of the circumcision, we talk about it today a little bit. Die Beschneidung von der Wege. The circumcision is not about the cutting of the body. Es geht nicht mehr um die Beschneidung. It is about the renewing of the heart. Am Fleisch, sondern es geht um die Erneuerung des Herzens. That you allow Jesus Christ to come to your mind. Lässt zu, dass Jesus deine Gedanken that is the circumcision that we now have today. Das ist die Beschneidung, die wir heute haben. Amen. Amen. But before that, it was of the body. Aber vorher war the cutting of the body. And so also is fasting. Genauso if you look fasten. At fasting, fasting going without food before. Früher war es auf Essen zu verzichten. But now it's fasting your doubt, your unbelief and your fear. Aber jetzt fasten wir unsere they are of the spirit now. Unglauben, Zweifel und Ängste. No longer of the flesh. Das ist jetzt geistig und nicht Fleisch. The old was always of the body, of the body, of the body. If you just look at all of them. Im Alten ging es immer um das Fleischliche, um das Oberflächliche. He said the latter kill it, but the spirit give life. Und deswegen sagt auch das Wort, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist Leben schenkt. That, you know, if you look at everything of Christ, since he's coming, since he came, seitdem Christus gekommen there's ist, nothing of the flesh. Da ist nichts Fleischisches. This drin. Period is that is why it's called the Holy Ghost time. Deswegen sind wir in der Zeit des Heiligen the Geistes. The period of the Holy Spirit. Zeit des Heiligen Geistes. It's all about Jesus himself said it in John 4. He said, time will come where no one worship me in mountain, in Jerusalem. But the true worshiper will worship we worship God in truth and in spirit. Deswegen sagt auch Jesus, dass es kommt eine Zeit, da werden Leute mich nicht mehr. He's talking about. He was talking about this time. Auf einem Berg oder in eine bestimmte Richtung, sondern dass die wahren Anbeter werden, die sein, die mich in Geist und in Wahrheit anbeten. I don't need to go to Jerusalem before I have relationship with Jesus Christ. Ich muss also nicht mehr nach Jerusalem fahren, um eine Beziehung mit Jesus zu haben. You get it. I hope you understand that. Ja, ich habe es auf jeden Fall ist verstanden. Danke. Okay, bitte schön. Bis bald. Halleluja. So, any other one? Hat jemand noch eine Frage? Okay, if there is none, praise the Lord. Halleluja. Please let the Lord be who you see and allow him to be your motive for everything. Lass zu, dass der Herr dein Motiv für alles ist. And listen to the message again and again. Und hört if you euch don't understand, please you can ask questions. Mehrmals an, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese stellen. I'm not. Sometimes when I'm asking, answering your question, it's as if maybe I'm shouting on you. Vielleicht manchmal, wenn ich eure Fragen beantworte. That's how I speak. Das, you just know that I'm enjoying it. Aber das ist einfach meine Art zu sprechen. It's not that I'm angry that you are asking. Ich no, bin nicht no, sauer, no. dass ihr eine Frage stellt. I love it. I love even when you are asking questions. It helped me to know that you are paying attention. Wenn ihr eine Frage stellt, es hilft mir zu wissen, dass ihr wirklich aufpasst. Because Jesus Christ said, if we listen to the message, to the word, and understand not, and or if we understand it and understand it wrongly, because we can understand things and understand them wrongly, and if you understand them wrongly, you are going to get a different result. But if you understand it correctly, that's why I talked of it last week that I don't know if I'm to be asking you how you understand the message, so that each and every one of you we just say, this is how I understand it. Then I say, okay, it's very good. Or, no, this is not. Und deswegen sagt auch Jesus ganz klar, es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir nicht verstehen, wird selbst das Kleine, was wir verstanden haben, uns dann auch wiederum weggenommen werden durch den Teufel. Ne? Weil er möchte ja, dass wir halt in diesem Unverständnis leben oder in dieser Halbwahrheit leben. Deswegen ist es wichtig, Fragen zu stellen. Und deswegen hatte ich auch überlegt, auch selber euch zu fragen dann, wie ihr das verstanden habt, die Botschaft. So please ask question if you don't understand. If even I explain it, you don't understand, still ask. Maybe if we cannot get it today, then I will work towards it to explain it to you next time, again, or even the next service, so that you will understand it better. Because in Matthew 13, it said, the little you get, Satan will come and take it away if you do not understand it. Understanding is very, very important in Christ's kingdom. Verstehen ist sehr wichtig im Königreich Gottes, weil das Verstehen sonst uns weggenommen werden kann durch den Teufel. And people that ask questions, they learn more. Und Leute, more die than Fragen those that stellen, don't ask questions. Lernen mehr als die Menschen, die keine Fragen I stellen. I can remember when we were in the school. You know, if you look at our class then, people that ask questions, they are so clever. The people that just they are quiet in the class, they never ask questions. If at the end, their result is always bad. Ich kann mich noch selber daran erinnern in der Schule, dass dass die Leute, die immer ständig Fragen gestellt haben, immer bessere Noten geschrieben haben als die Leute, die einfach nichts dazu gesagt haben, weil diese Leute haben halt Some nachgehakt. They are ashamed, they are shy, they are afraid. Und die and anderen, you don't understand things, you just keep quiet. Denen war es halt zu unangenehm, Fragen zu stellen, weil sie sich vielleicht geschämt haben oder gedacht haben, keine Lust, dass die anderen denken, ich bin dumm oder ich nerv oder sonstiges. Aber das hat ihnen dann leider dann halt die Note gekostet, weil sie dann halt Sachen nicht verstanden haben oder halb verstanden haben und das dann dafür gesorgt haben, dass sie durchgefallen sind. We should not allow any shame, any fear to take us away from the kingdom of heaven. Deswegen sollten wir nicht zulassen, dass irgendeine Scham oder irgendeine Angst uns davon abhält, die Wahrheit wirklich zu greifen, zu verstehen im Königreich Gottes. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. So, those of you that ask questions, I'm so grateful for Deswegen you. Bin ich dankbar für die I'm Leute, happy die Fragen about stellen. It. And I love it. Amen. Und ich liebe diese Fragen. So, Dankeschön. So, keep on asking. Deswegen stellt bitte weiterhin Fragen. Praise the Lord. Halleluja. It is very, very important. I ask the Lord all the time questions. Und das ist wichtig. Sometimes, sometimes once you ask questions, when immediately I leave there, the Lord is explaining it further to me. Then the next message, so many times I always bring it up and then explain it further and say, this is what the Lord said concerning the question that you ask. Mm-hmm. Because he always wants to satisfy us. Mm-hmm. Und ich stelle dem Herrn auch immer gerne Fragen, weil ich Dinge verstehen will. Und deswegen sollten wir das auch tun, wenn es um die Botschaft geht. Und ihm gefällt das auch, weil er möchte, dass wir halt auch satt werden an der Wahrheit, die wir halt wirklich verstehen und greifen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So please, we are going to pray. And thank our Father for this Bible study. Und Herr, danke für diese Bibelstunde. Our gathering together. Unser Zusammenkommen. Is based on Christ. Basiert auf Christus. Amen. He is the one that gathered us together. Er ist derjenige, der uns versammelt hat. We never gather without him. Wir versammeln uns nicht ohne ihn. Amen. We are going to say thank you to him. Wir werden uns bei ihm bedanken. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And he knows the desire of each and every one of us. Und er kennt unsere Wünsche. And we have to believe that they are already done deal. Wir müssen glauben, dass sie schon getan sind. Amen. Amen. If you have Jesus, you already have victory. Aber wenn wir Jesus Amen. Haben, haben wir schon den Sieg. Anytime, you know, sometimes we look at time as if time is against us. No. Manchmal glauben time wir, dass is Zeit never gegen against uns God's children. Aber die Zeit ist nicht gegen uns Kinder Gottes. Amen. Amen. Time is never against God's children. Zeit ist nicht gegen Kinder Gottes. Time is always working for your benefit. Die Zeit arbeitet immer für dich. Amen. Zu deinem Gunsten. It is for your victory. Es ist für deinen Sieg. Amen. Amen. Look at Abraham today. Abraham beispielsweise. He's giving birth to Isaac for how many years? Waiting for 20 something years, 25 years or so. Er hat mehr als 20 Jahre gewartet. And you can see his name is still being mentioned today. Und selbst heute redet man immer noch über Abraham. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So allow Christ's time to be your time. Lass zu, dass die Zeit von don't Christus give up eure on Zeit him. Ist. Gib ihn nicht auf. Amen. Don't, please don't give up Gib on Jesus. Jesus nicht Continue auf. With Jesus Christ. Macht weiter mit Jesus Christus. Let him be your goal. Lass zu, dass er dein Ziel focus, ist und dein Fokus. So we are going to thank him for everything. Wir danken für alles. And we will pray for Giva and Nini. Und für their journey back to Deutschland. Amen. Amen. So let us pray.